Jetzt, ich gebe euch ein Beispiel. In Sure 16, Vers 67. Ja. In diesem Vers, und da zeige ich euch jetzt mal ein Beispiel für diesen Vers hier, wo gesagt wird, die eine Krankheit im Herzen haben, versuchen etwas misszudeuten. Das heißt, du hast eine eindeutige Aussage und eine mehrdeutige Aussage. Ja? Wenn du jetzt eine eindeutige und eine mehrdeutige Aussage hast, wirklich sehr wichtig, dieser Punkt. So, du hast zu einer Sache eine eindeutige und eine mehrdeutige Aussage. Das heißt, die eindeutige sagt ganz klar, so wird es gemacht. Und es wird auf die Weise A gemacht. Und die mehrdeutige Aussage lässt sowohl A zu als auch B zu. Welche Methode wird dann angewandt? A. Weil wir können jetzt nicht sagen, ja, aber wir haben ja auch einen mehrdeutigen Vers, der sowohl so als auch so interpretiert werden könnte. Ich gebe euch ein Beispiel aus dem Koran, super Beispiel dafür. Da hat einmal einer bei mir angerufen, der hat mit einem albanischen Hodja geredet. Und der hat ihm erzählt, Alkohol trinken ist halal. Und der hat dann seinen Koranvers gebracht. Der Koranvers heißt, وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ يَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِسْكًا حَسَنًا. Das heißt, und von den Früchten der Palmen und Rebstöcke, woraus ihr euch Rauschgetränk macht und schöne Versorgung. Da steht im Koran. Ihr macht euch doch aus den Palmen und aus den Früchten, macht ihr euch doch Rauschgetränk, hier steht es doch. Das ist erlaubt. Ja, wollt ihr den Koran fest leugnen? Min thamarati nakhili wal anabi tattakhizuna minhu sakaran wa rizqan hasana. Und von den Rebstöcken, von den Palmen, von diesen Früchten, die es da gibt, daraus macht ihr euch Rauschgetränk und gute Versorgung. Seht ihr, steht's. Was ist die Widerlegung davon? Wie können wir jetzt sagen, ja, Alkohol ist verboten? Hier steht doch. Was sagst du zu dem Vers? Hier muss man ganz präzise sein. Ganz präzise. Also einfacher geht's nicht. Aber guck mal, ihr seid mich jetzt schon alle mit so einem Fragezeichen am Angucken hier. Hier steht doch hier, ihr macht euch Rauschgetränk davon. Ja, bitte. Aber erstens, da steht nichts daraus, dass es haram ist. Sondern dass es halal ist, manchmal. Ja. Das ist eine Sache. Zweite Sache. Ganz genau. Es gibt ja drei Verse, wo Allah sagte, es ist haram, so ist. Ja, also genau das, was der Bruder sagt. In diesem Vers steht weder drin, dass es halal ist, noch drin, dass es haram ist. Da steht drin, was ihr macht. Ich kann auch sagen, ja, ihr habt Eisen, mit dem Eisen macht ihr euch Messer, um Brot zu schneiden und schneidet damit kleinen Kindern die Köpfe ab. Dann sagen wir auch nicht, ja, okay, kleine Kinder Köpfe abschneiden ist halal, weil Allah hat das ja. Nee, es ist einfach nur eine Erwähnung, was ihr daraus macht. Hier steht aber nichts von halal und haram, aber wir haben andere Verse, die ganz eindeutig sind. Wo Allah sagt, ganz klar, إنما الخمر والميسر وأنصاب والأزلام رجز من العمل الشيطان فاجتنبوه. Ganz klar, Hadithe vom Propheten, ganz klar verboten. So, das heißt, wir haben hier einen Vers, der kann sowohl bedeuten, hier steht weder, dass er halal noch haram ist. Das heißt, er könnte laut diesem Vers könnte Alkohol halal sein, könnte auch haram sein. Aber wir haben einen Vers, der ganz klar sagt, es ist haram. Welcher Vers wird jetzt bezüglich dieses Urteils herangezogen, ob es halal oder haram ist? Der Vers, der ganz eindeutig ist. So. Diese Regeln müssen wir behalten. Das heißt, kann das einer wiederholen? Welche Regeln? Koran mit Koran, Koran mit Sunna, Tabi'in, Sahaba, insbesondere Sabab und Nuzul, Gründe der Arabsendung und natürlich auch die arabische Sprache sowieso, das wäre ein anderes Konzept, aber ich meine jetzt für unser Thema heute und dass wir auf diese Sache achten. Wer eine Krankheit im Herzen hat, lässt sich dadurch erkennen. Dieser Imam hat eindeutig eine Krankheit im Herzen. Ganz klar. Weil er versucht, sich irgendwas aus dem Koran herauszusuchen, um es misszudeuten, um damit Verwirrung zu stiften. Und will damit eine Missdeutung erzielen. Ganz klar. Krankheit im Herzen. Und jetzt schauen wir uns mal, ob die Christen bei ihren Versen, die sie aus dem Koran nehmen, Oder vielmehr die christlichen Missionare, heißt ja nicht, als wenn jeder Christ versucht, Muslime zum Christentum vom Christentum zu überzeugen. Gucken wir mal. So. Der erste Vers, den sie benutzen, das ist der, wo ich eben gesagt habe, im Koran steht doch drin, wenn ihr nicht wisst, sollt ihr in der Bibel lesen. Ja. Schauen wir uns den Vers einfach mal an, was denn da so steht. Das ist Sure 10, Vers 94. In einem Missionarsbuch, da steht drin, in einem Missionarsbuch, das heißt, irgendwas mit Schleier, ist von Türken geschrieben, ja, türkische Christen, die angeblich früher Muslime gewesen sind, die aber absolut keinen Plan haben, aber sich wieder als Experten ausgeben, die sagen, das ist der stärkste Beweis gegen die Muslime. Schauen wir uns mal an, den stärksten Beweis. Also liebe Hörer im Radio und liebe Leute hier, wir schauen uns jetzt mal den stärksten Beweis gegen den Islam an und wir fangen jetzt schon an zu zittern. Dass unser Iman, oh Allah, festige uns im Iman, dass unser Iman verloren geht. Der stärkste Beweis. Sure 10, Vers 94 hier. Wenn du über das, was zu dir als Offenbarung hinabgesandt, was wir zu dir als Offenbarung hinabgesandt haben, im Zweifel bist, dann frag diejenigen von vor dir, die vor dir die Schrift lesen. Dir ist ja die Wahrheit von deinem Herrn zugekommen, sie gehören nicht zu den Zweiflern. Also, Allah sagt hier, فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرُؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ. Ja, ganz klar. Also, wenn du im Zweifel bist über das, was auf dich herabgesandt worden ist, dann frag die, die vorher das Buch gelesen haben. Dann fragen wir erstmal, was ist hier das Problem in dem Vers? Steht hier in dem Vers, wegen eindeutig, steht hier und wieder die Fußnote. Wenn ihr nicht wisst, dann lest in der Bibel nach. So sagen die. Hier, guck mal, hier steht doch, du musst in der Bibel nachlesen, wenn du nicht weißt. Was steht hier drin? Steht hier, ich lese in der Bibel nach? Nee. Das war eben das, was ich mit der Fußnote erklärt. Das heißt, zeigt schon mal direkt, die versuchen irgendwas zu greifen und interpretieren das so, wie sie wollen. Jetzt gucken wir mal Koran mit Koran, diese Herangehensweise. Was sagt der Koran? Was sagt die arabische Sprache? Erstmal, Fa'in kunta fi shakkin, dieses Wort in tufidu shakk. Das heißt, wenn ich sage, wenn du Zweifel hast mit in, dann heißt das nicht, dass du wirklich Zweifel hast. Sondern das ist eine Aussage, die zum Beispiel so bedeutet, als wenn ich sage, falls du Zweifel haben solltest, heißt aber nicht, dass du Zweifel hast. Zweite Sache ist, in der arabischen Sprache gibt es Herangehensweisen, wir haben gesagt, mit der arabischen Sprache auch. Gibt es Herangehensweise, dass du jemanden ansprichst und meinst damit andere. So sagt Allah beispielsweise in Surat al-Talaq, Ya ayyuha nabi, idha talaqtum nisa. O du Prophet, wenn ihr die Frauen geschieden habt, talaqtum, dieses tum ist für Mehrzahl, Plural. Das heißt, ihr spricht den Propheten an, meint damit aber alle Gläubigen. Das ist möglich. Das heißt, die Leute, die Mohammed folgen, falls jemand von euch Zweifel haben sollte, was soll er machen? Fakra al-Kitab, Fakra al-Injil wa Torah, so lese Torah und Injil? Nein. So frage die, die vorher das Buch gelesen haben. Also stell mir jetzt die Frage, wer ist denn damit gemeint? Wer ist damit gemeint? Mit denen, die vorher das Buch gelesen haben. Jetzt haben wir gesagt, wir gehen zu der Herangehensweise. Was sagt Ibn Abbas? Wir haben gesagt, die Sahaba, weil die haben vom Propheten den Koran gelehrt bekommen. Damit sind diejenigen gemeint, die zum Islam übergetreten sind von Ahlul Kitab. So, jetzt gibt es im Arabischen Tansil und Insel. Tansil heißt, etwas wird Stück für Stück herabgesandt. Und Insel heißt, etwas wird auf einmal herabgesandt. Wurde der Koran auf einmal auf den Propheten Muhammad a.s. herabgesandt? Nein. Sondern der Koran wurde auf einmal an den untersten Himmel gesandt und vom untersten Himmel Stück für Stück, das heißt Tansil, auf den Propheten gesandt. Also was ist hier mit Insel auf einmal herabgesandt gemeint? Hiermit ist gemeint, das wird auch von Ibn Abbas erwähnt, das und von Ibn Zayd, dass der Prophet a.s. in der Tora und dem Evangelium steht. sein Name. Frag diejenigen, die vorher das Buch gelesen haben, falls du Zweifel haben solltest. Der Prophet, was sagt er darauf? Ich frage nicht und ich habe keinen Zweifel. So. Und was heißt das? Das heißt, dieser Vers ist ein Beweis gegen die. Das heißt, frag die, die haben es gelesen. Hier, Muslime, wenn ihr Zweifel habt, fragt die doch hier. Abdullah ibn Salam, Safiya, Mariam al-Kubtiya, Warraq ibn Nawfil, die haben es doch gelesen, die wissen, dass sein Name drin stand. Das heißt, dieser Vers ist kein Beweis dafür, dass die Bibel stimmt, er ist ein Beweis dafür, dass die Bibel verfälscht ist. Weil ansonsten hätten zur damaligen Zeit alle Leute den Glauben aufgegeben, weil sie gesagt hätten, hier, die sagen zu uns, wir sollen gucken, ob wirklich der Name drin steht. Wir haben hier die ganzen Juden und Christen, die zum Islam übergetreten sind, die sagen uns was ganz anderes. Nee, aber die haben das bestätigt, sagen, hier, deswegen sind wir doch zum Islam übergetreten. Und hier ist ein ganz wichtiger Punkt, und das steht in Sure 2, ich glaube Vers 94. Dort steht, und das ist eine wichtige Geschichte, das ist der Hintergrund, da geht es um den Hintergrund, warum die Leute in Medina den Islam als erstes angenommen haben. Worum ging es dort? Zur damaligen Zeit, die Juden, die nach Medina gekommen sind, sind nach Medina gekommen, weil sie wussten, dass der letzte Prophet in Medina auftreten wird. Aber sie haben gedacht, dass er auch ein Jude sein wird. Sie haben also etwas falsch verstanden. Und sie haben den Arabern damals immer gedroht, wenn dieser Prophet kommt, dann wird er euch mit uns bekämpfen. Das heißt, er wird die Araber mit uns bekämpfen. Das heißt, die Araber in Medina, die wussten schon die ganze Zeit von den Juden, dass irgendwann dann ein neuer Prophet kommen wird. Als sie jetzt die Botschaft gehört haben, da ist jemand, der sagt, er ist Prophet, da haben sie sofort diese Botschaft angenommen, weil sie schon von den Juden wussten. Und die Juden haben den Glauben verweigert. Steht im Koran drin. Im Koran wird diese Geschichte angedeutet. Das heißt, wenn das jetzt nicht stimmen würde, was im Koran steht, dann hätten die ganzen Araber aus Medina gesagt, warum soll man den Koran glauben? Das stimmt doch gar nicht. Aber die wussten es alle. Ja, das stimmt. Die Juden haben uns gesagt, wenn der neue Prophet kommt, der wird mit uns gegen euch kämpfen. In Sure Baqarah. Ganz klarer Fall. Das heißt, wenn dieser Vers der stärkste Beweis gegen den Islam sein soll, dann weiß ich nicht, was mit den anderen Versen ist, die ein Beweis gegen den Islam sind. Weil dieser Vers ist ein eindeutiger Beweis für den Islam. Ganz eindeutig. Wir haben alles erklärt. So, Ibn Abbas sagt hierzu, hier ist Tora und Injil gemeint. Und damit sind diejenigen gemeint, Al-Ladina Atragu Muhammadin fu Amadu Lahu. Ja? Fas'alhum in kunta fi shakkin bi annaka maktubun indahum. Das heißt, Ibn Abbas sagt das, was ich gerade bestätigt habe. Damit sind die Leute gemeint von Tora und Injil, die das vorher gelesen haben, die den Glauben an Mohammed bestätigt haben. Wenn du im Zweifel bist, dass du da stehen solltest, frag die ruhig. Aber was sagt der Prophet? Ich frage nicht und ich habe keinen Zweifel. Ganz klar. So. Das ist ein wichtiger Punkt. So, was sagst du jetzt hier? Guck mal, euer Prophet ist im Zweifel. Wie kann ein Prophet im Zweifel sein? Was sagst du? Zu dem. Dann sagst du dem, dieser Vers sagt nicht, dass er im Zweifel ist, sondern sagt, falls du im Zweifel sein solltest. Sag nicht, dass er im Zweifel ist. Wer ist gemeint mit denen, die vorher das Buch gelesen haben? Wer ist damit gemeint? Genau, wie zum Beispiel Abdullah ibn Salam. Was ist damit gemeint worden, worüber du im Zweifel bist? Ist damit der ganze Koran gemeint worden? Ist damit der ganze Koran gemeint oder ist damit eine bestimmte Aussage im Koran gemeint? Damit ist eine bestimmte Aussage gemeint, nämlich dass zum Beispiel Allah im Koran sagt, Yarifunahu kama yarifuna abnahum. Sie kennen ihn, wie sie ihre Söhne kennen. Al-Rasul al-Nabi al-Umi alladhi yajiduna maktuban indahum fi Tawrati wal Injil. Der Gesandte, der Prophet, der das Lesen und Schreiben unkundig ist, den sie bei sich im Evangelium und der Tora geschrieben finden. Das dazu. Jetzt, der nächste angeblich starke Beweis gegen den Islam. Sure 16, Vers 43. Hier steht, Fas'alu ala dhikr in kuntum la ta'lamun. Hier sagen die, guck, hier steht doch, fragt die Leute der Schrift, wenn ihr nicht wisst. Da. Das heißt, Muslime, wenn ihr nicht wisst, müsst ihr die Bibel lesen wieder. Das ist derselbe Punkt. Was sagen wir hier, wo steht hier die Bibel lesen? Und wer ist denn mit Alu Dhikr hier gemeint? Wer ist damit gemeint? Es gibt zwei Bedeutungen. Erstens, Ahlul Koran, die Leute des Koran, die Gelehrten, islamischen Gelehrten. Und zweitens, Ahlul Kitab. Wenn damit, aber, für wen ist der Befehl hier eigentlich gemeint? Deswegen habe ich gesagt, wir müssen zurückgehen. Warum ist dieser Vers offenbart worden? Und wir gehen wieder zu den Sahaben, wir gehen wieder zu Ibn Abbas. Was sagt Ibn Abbas dazu? Ja? Was sagt Ibn Abbas dazu? Wir lesen den ganzen Vers. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا عَلَى الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. So, an wen ist dieser Befehl gerichtet? Dieser Befehl ist an die Götzendiener in der damaligen Zeit gerichtet. Fragt die Leute von Ahlul Kitab, wenn ihr Zweifel habt, dass vorher auch nur Männer gesandt worden sind. Weil, und das sagt Ibn Abbas im Tafsir von Tabari, weil die gesagt haben, Gott ist zu groß, als dass er einen Mensch mit der Botschaft schickt. Warum hat er keinen Engel geschickt? Auf diese Art und Weise. Das heißt, hier ist ganz klar und eindeutig, was gemeint? Das ist wieder ein Beweis gegen die. Das heißt, dieser Befehl ist gar nicht an uns, sondern dieser Befehl ist an die Leute, die den Glauben verleugnet haben, Ahlul Kitab zu fragen, dass die bestätigen, ja guck, in unserem Buch haben wir auch immer Propheten, Männer, die vorgekommen sind. So, dann haben wir 6, Vers 34. Jetzt geht er weiter. Das waren jetzt alles diese speziellen Dinge. Jetzt sagt er, aber im Koran steht doch das. Dann sagt er, hör mal, aber Evangelium und Tora sind doch die Worte von Allah, oder? Das sagt er, das sind doch die Worte von Allah, oder nicht? Und dann sagst du natürlich, ja klar, ja guck mal, bei euch steht im Buch, man kann die Worte von Allah, kann man nicht ändern. Das ist doch ein Widerspruch. Was würden wir hier zuerst sagen? Da gibt es wieder eine Regel in der Koran-Methodik. Die heißt was? Zum Beispiel Am wa Khas, allgemein und speziell. Das heißt, wenn der Koran beispielsweise, die Worte von Allah können nicht verändert werden, aber Tora und Evangelium wurden verändert an anderer Stelle, dann heißt das, die Worte von Allahs können nicht verändert werden, aber Tora und Evangelium sind eine Ausnahme. Punkt. Das ist erstmal Punkt 1. Jetzt geht's weiter. Was steht denn in diesem Vers überhaupt? Lesen wir mal vor. So. Da sagt Allah, ja, bereits vor dir wurden Gesandte der Lüge bezichtigt und da ertrugen sie standhaft, dass sie der Lüge bezichtigt wurden und dass ihnen Leid zugefügt wurde. Bis unsere Hilfe zu ihnen kam, es gab nichts, was Allahs Worte abändern konnte. Ist verstanden? Nochmal neu. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَّرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ. Das heißt, hier geht es um was bedeutet das Wort Allahs hier? Das heißt, vor dir wurden schon Propheten der Lüge besiegt und fertig gemacht, so nach dem Motto. Ja? Bis unsere Hilfe kam. Und es gibt keinen, der das Wort Allahs verändern kann. Was ist mit dem Wort Allahs gemeint? Da ist das Versprechen mit gemeint, dass die Hilfe kommt. Das ist mit dem Wort. Das heißt, das Wort Allahs, das Allah sagt, er wird den Gläubigen helfen. Da kann niemand was dran ändern. Wenn Allah das will, kann das keiner verändern. Ganz einfach. Und was sehen wir hier wieder? Hier sehen wir wieder Krankheit in der Herangehensweise. Keine Regel beachtet. Weder Asbab an-Nuzul, weder Koran mit Koran erklärt, weder Koran mit Sunna erklärt. Weder den Kontext beachtet. Ganz klare Zeichen, dass diese Leute eine Krankheit im Herzen haben. So, weiter im Text. Jetzt kommt nächstes Scheinargument, Sure 5, Vers 43. Ja? Da sagt Allah subhanahu wa ta'ala, كَيْفَ يُحَقِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ تَوْرَى فِيَ حُكْمُ اللَّهِ Sure 5, Vers 43. Der Christ sagt dann, ja hier, guck mal, das Urteil von Allah ist doch in der Tora drin. Allah sagt, wie können sie dich richten lassen? Das heißt, die Juden sind zum Propheten gekommen, weil einer hat Unzucht begangen. haben sie gesagt, ja, wir wollen dich als Richter haben, weil sie wussten, in der Tora steht drin, Steinigung. Da sind die zum Propheten gekommen und haben gesagt, wir wollen dich zum Richter haben, es hat eine Sina begangen. Warum? Weil die haben gehofft, dass er ein leichteres Urteil gibt. Was heißt das? Die wollten mit dem Urteil von Allah spielen. Wenn Allah sagt Steinigung, dann Steinigung. Hier geht nicht hier um Menschenrechte oder was irgendjemand erfunden hat. Es geht darum, was Allah befiehlt. Allah hat befohlen, dass die Frau bei der Geburt Wehen hat und der Mann nicht. Da kann jetzt keiner kommen und sagen, ja, ich bin aber dagegen. Es ist so. Da hat man sich zu fügen. Deswegen heißt Islam, ist Islam, sich ergeben. Ganz klarer Fall. Das heißt, und sie wollen jetzt mit dem Urteil spielen, sind zum Propheten Mohammed a.s. gekommen und wollten, dass er urteilt. Und sie haben gesagt, vielleicht kommt er mit einer leichteren Strafe. Und was hat er geurteilt? Auch Steinigung. Jetzt sagt Allah, das ist praktisch eine Kritik an die Juden zur damaligen Zeit. Er sagt, wie kommt es, dass sie dich urteilen wollen und in ihrem Buch ist doch das Urteil von Allah. Das heißt, hier wird mit keiner Silbe erwähnt, dass die Bibel, dass da nichts drin verfälscht ist, sondern lediglich, dass das Urteil über diese Sache von Sina in der Tora vorhanden ist. Das heißt, die Sache ist ganz klar. Ist das angekommen? Ja? Also es hat gar nichts mit Beweis, dass nichts verändert wurde, zu tun. Oder hat einer eine Frage dazu? Hat einer das nicht verstanden? Das ist ganz klar. So, dann Sure 5, Vers 47. Ja? So. وَلْيَحْكُمْ عَالُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ. So soll عَالُ الْإِنْجِيلِ nach dem urteilen, was Allah im Injil herabgesandt hat. Danach sollen sie urteilen. Was sagen wir dazu? Steht hier mit einem Vers beschrieben, dass nichts verändert wurde? Nein, hier steht nur, dass das Urteil, was es dort gibt, dass sie danach urteilen sollen. So, wer ist Ahlul Injil? Matthäus, Markus, Lukas, Johannes sind für uns sowieso kein Injil. Sondern wir glauben an das Injil von Isa. Das heißt, das, was Allah herabgesandt hat, aber das, was verfälscht wurde, ist nicht von Allah herabgesandt. Allah sagt, وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ Injil بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ. Ahlul Injil soll nach dem urteilen, was Allah in dem Injil herabgesandt hat. Und was hat er herabgesandt? Dass sie an Mohammed glauben sollen, im Original Injil, nicht im Verfälschten. Aber hier steht mit keiner Silbe, dass irgendwas nicht verfälscht wurde. Dann, Sure 5, Vers 48. Ja. Dort steht, وَلِكُلِّنْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْحَاجٍ. Für jeden von euch, ja, haben wir ein Gesetz und einen deutlichen Weg festgelegt. Und das ist ein wichtiger Punkt. Ja, zum einen, ja, ein Weg festgelegt und ein Manhaj. Welcher ist das? Die Scharia von Mohammed, für jeden festgelegt. Und auf der anderen Seite, die Leute, die vorher gekommen sind, was ist mit denen? Da hat jeder seinen speziellen Weg festgelegt gehabt. Und das ist eine Auszeichnung vom Islam. Was sagt der Islam? Der Islam sagt ganz eindeutig, dass er keine neue Religion ist, sondern eine Wiedererscheinung der Urreligion aller Propheten in der vollendeten Form. Und dass die Akida, der Glaube an Tauhid, immer derselbe war, aber dass die Scharia und der Manhaj die Gesetzgebungen verändern können von Prophet zu Prophet, so wie Allah subhanahu wa ta'ala aus seiner Weisheit und als Probe für die Menschen bestimmt. Das heißt, zum Beispiel bei den Juden gab es eventuell einige Gesetze, die anders waren. Oder bei einem anderen Propheten, der vielleicht auch im Koran nicht erwähnt wird, gab es vielleicht Gesetze, die anders sind als die Gesetze von heute. Aber der Tauhid war immer derselbe. Punkt, ganz klar. Das heißt, hier wird mit keiner Silbe, und da siehst du wieder, wie sie die Krankheit im Herzen haben. Es wird nicht beachtet, was der Kontext sagt. Es wird nicht beachtet, was die Sahaba dazu sagen, was der Prophet dazu sagt. Es wird einfach nur irgendein Wort genommen und wird dann nach eigenem Gutdünken so interpretiert, wie sie es haben wollen. Diejenigen, alladhina fi kulubim zayrun, diejenigen, die Krankheit im Herzen haben. Was wollen die? Falsche Interpretation. So. Dann haben wir noch Sure 5, Vers 66. Da sagt er, ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أي أرجلهم. Ja? Und wenn sie, ja, die Tora und das Evangelium, was von ihrem Herrn zu ihnen herabgesandt wurde, das heißt der Koran, urteilen würden, dann würden sie von über sich essen und von unter ihren Füßen. Dann sagen die, guck, wir sollen uns ja an Tora und Evangelium halten. Ja, genau. Aber der spezielle Vers sagt auch, dass der Koran Muhaimin ist, Wächter, was davon richtig und falsch ist. Aber hier, aus Respekt zu diesen Büchern, erwähnt Allah diese Bücher auch. Wir haben Respekt vor diesen Büchern. Und außerdem steht hier mit keiner Silbe, dass es nicht verändert wurde. Sondern wenn sie die Tora und das Evangelium aufrechterhalten würden, wenn sie danach urteilen würden, handeln würden, und urteilen die danach, handeln die danach. Nein. Jesus war beschnitten, Jesus hat mit dem Gesicht auf den Boden gegangen, das Evangelium haben wir heute sowieso nicht mehr, Tora wird danach gehandelt, kaum. Und hier, und außerdem steht hier, und das, was von ihrem Herrn herabgesandt wurde, ist der Koran. Und der Koran sagt, ich bin das neue Gesetz. Punkt. Und das andere wurde abrogiert. Wo steht hier mit einer Silbe, dass nichts verändert wurde? Wir sagen, es stimmt. Die meisten Dinge stimmen überein. Aber nirgendwo steht hier, dass der Koran nicht, dass die Bibel unverfälscht ist. Das heißt, als Schlussfolgerung, das war ja jetzt Teil B. Teil B waren ja Koranverse, um zu beweisen, dass die Bibel unverfälscht ist oder dass der Muslim an die Bibel glauben müsste, so wie sie heute da ist. Wir sagen erstmal, es gibt im Koran keinen einzigen expliziten Beweis, der sagt, dass die Bibel unverfälscht ist. Das haben wir gerade ganz klar gesehen. Aber es gibt explizite Beweise, dass es Dinge gibt, die verfälscht sind. Zudem oder außerdem muss man betonen, dass der Koran gar nicht sagt, ihr müsst an die Bibel glauben, sondern erwähnt die Bücher, die von den Propheten herabgesandt worden sind. Und da gehören mit Sicherheit einige Bücher, die jetzt in der Bibel sind, nicht dazu. Wie beispielsweise die Briefe des Apostel Paulus, der Jesus niemals gesehen hat, der das ganze Christentum verdreht hat. Und daran müssen wir mit Sicherheit nicht glauben. Und da wird auch im Koran mit keiner Silbe wird das beschrieben. Ja, das ist ja im Alten Testament. Ne? So. Jetzt hatten wir als nächstes, was haben wir gesagt? Prophezeiungen. Wir machen das ganz kurz. Ganz kurz machen wir diese Sache mit Prophezeiungen. Prophezeiungen, es werden beispielsweise, es wird gesagt, Beweis dafür, dass die Bibel von Gott ist, ist, dass es Prophezeiungen gibt, die wahr geworden sind. Es gibt Prophezeiungen, die wahr geworden sind. So. Jetzt sagen wir, was ist unsere Antwort darauf? Stell mal vor, jemand sagt zu dir, guck mal, wir haben hier die, damit wir nur eine Antwort darauf haben. Er sagt zu dir, guck mal, wir haben Prophezeiung 1, Prophezeiung 2, Prophezeiung 3, Prophezeiung 4. Hier, alles zugetroffen. Zweiter Weltkrieg als Beispiel. Zweiter Weltkrieg, Erster Weltkrieg, Adolf Hitler, jetzt als Beispiel. Manche Leute interpretieren noch alles hinein, ja, dann ist auf einmal alles eine Prophezeiung. Stell dir mal vor, der kommt zu dir und zeigt dir Prophezeiungen, die in Erfüllung gegangen sind. Was sagst du dazu? Was erwähnst du? Ja, stimmt. Es gibt manche Sachen, die... Also die ganze Bibel ist ja nicht gefälscht. Genau, richtig. Wenn jemand von Christen zu uns sagt, ja guck mal, es gibt Prophezeiungen, die in Erfüllung gegangen sind, das haben wir, ist doch gar kein Problem. Da haben wir doch gar kein Problem mit. Weil wir glauben ja auch, dass es Prophezeiungen gibt, dass die Bibel von Gott ist. Das heißt, da können durchaus richtige Sachen drin vorkommen. Da können durchaus Prophezeiungen drin vorkommen. Wir glauben, dass das ein gutes Buch ist im Allgemeinen. Ja. Punkt, ganz einfach. So, jetzt will er aber auf was anderes hinaus. Er will auf Jesus Opfertod hinaus. Und da bringt er dann Jesaja 53. Die wollen vor allen Dingen auf eine Sache wollen die hinaus. Und das ist Jesaja 53. So. Wenn wir jetzt eine Prophezeiung haben, ja, da muss die 100% mit einer Sache übereinstimmen. Wie bei einer Diagnose. Wenn ich zum Beispiel jemanden habe, der spielt Fußball und hat einen geschwollenen Knöchel. Was könnte das sein? Der wurde gefoult, der hat jetzt einen geschwollenen Knöchel. Der könnte eine Schwellung haben, eine Prellung haben, der könnte einen Bänderriss haben, der könnte eine Fraktur haben. So. Du kannst jetzt also nicht sagen, der hat eine Fraktur, nur weil es geschwollen ist. Das heißt, wenn eine Sache in der Prophezeiung übereinstimmt mit einer Sache, die später gekommen ist oder dahingehend interpretierbar wäre, aber eine andere Sache in derselben Prophezeiung kommt vor, die nicht übereinstimmt, dann ist es abzulehnen. Das heißt, wir haben einen geschwollenen Fuß, wir haben einen gefaulten Spieler. Bis hierhin ist die Fraktur möglich. Jetzt kommt er ins Krankenhaus, es wird ein Röntgenbild gemacht. Es wird festgestellt, er hat keine Fraktur. Punkt. Das heißt, er hat keine Fraktur. Jetzt habe ich eine Prophezeiung. In der Prophezeiung wird gesagt, der und der wird für die Sünden sterben hin und her. Jetzt stimmt der erste Punkt, der zweite Punkt, der dritte Punkt überein. Aber der vierte und der fünfte Punkt stimmt nicht überein. Dann heißt das, diese Prophezeiung stimmt nicht überein. Hier geht es um Jesaja 53 und zwar geht es hier um einen sogenannten Heiligen. Das vierte Lied vom Gottesknecht. Erstmal Gottesknecht. In der ganzen Prophezeiung steht nichts vom Messias, steht nichts von inkarnierter Gott, dass irgendjemand für die Sünden aller Menschen stirbt. Das heißt, wenn wir zu einem Christen sagen, warum steht in der ganzen Bibel kein einziges Mal im Alten Testament, dass Gott als Mensch auf die Welt kommt, für die Sünden der Menschen stirbt. Dann sagt er sie doch, steht doch in Jesaja 53. Dann sagen wir, wo steht das? Hier steht es nie nirgendwo. Und jetzt gucken wir mal, hier. Die Prophezeiung fängt an. Viele haben sich über ihn entsetzt. So entstellt sah er aus, nicht mehr wie ein Mensch. Seine Gestalt war nicht mehr die eines Menschen. Pum, hier können wir schon aufhören. Jesus, seine Gestalt, war immer die Gestalt eines Menschen. Und nie irgendwie die Gestalt von jemandem, ja, eine entstellte Gestalt in dem Sinne. Ja, okay, der hatte angeblich laut Bibel eine Narbe hier, eine Dornenkrone. Aber das ist immer noch eine Gestalt von einem Menschen, über die man sich nicht entsetzt, ja, entstellt. Wenn man sagt, dass er nachher ein Geist gewesen ist, dann war er auch nicht entstellt. Verstehst du, das heißt, es passt schon mal, der erste Satz, schon können wir schon die ganze Prophezeiung, können wir die schon mal vergessen. So, dann geht es weiter. Wer hat unsere Kunde geglaubt? Der Arm des Herrn, wem wurde offenbar? Vor seinen Augen wuchs er auf wie ein junger Spross, wie ein Wurzeltrieb aus trockenem Boden. Er hatte keine schöne und edle Gestalt. Falsch. Jesus hatte eine schöne Gestalt gehabt. Sah schön aus. Punkt. Nächster Punkt. Er sah nicht so aus, dass wir Gefallen fanden an ihm. Doch, natürlich fanden wir Gefallen an ihm. Und Gott sowieso. Er wurde verachtet und von den Menschen gemieden. Auch falsch. Du findest an zig Stellen im Neuen Testament, dass Jesus Volksmengen hinterher folgten. Falsch. Guck mal, ich habe jetzt schon drei oder vier Punkte erwähnt, die schon mal nicht übereinstimmen. Das heißt, es ist einfach keine Voraussage auf Jesus. Dann weiter. Ein Mann voller Schmerzen mit Krankheit vertraut. So. Wie einer, vor dem man das Gesicht verhüllt, war er verachtet. Wir schätzten ihn nicht. Falsch. Er war nicht verachtet. Man hat das Gesicht nicht vor ihm verhüllt. Ihm folgten Menschenmengen. Fünfter Punkt hier. Aber er hat unsere Krankheiten getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Steht hier, ist für die Sünde der Mensch gestorben? Nein. Jetzt weiter. Wir meinten, er sei von Gott geschlagen, von ihm getroffen und gebeugt. Doch er wurde durchbohrt wegen unserer Verbrechen, wegen unserer Sünden zermalmt. Ist auch kein eindeutiger Beweis. Könnte man aber dahin gehen, er wurde wegen unseren Sünden zerbohrt. Verstehst du, wir sind erstmal fünf Punkte, die ganz eindeutig nicht damit übereinstimmen. Und jetzt wird die Krankheit, jetzt sind zwei, drei Sachen, ja, Krankheit getragen und so weiter. Ja. Zu unserem Heil lag die Strafe auf ihm, durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir hatten uns alle verirrt wie Schafe, jeder ging für sich seinen Weg, doch der Herr lud auf ihn die Schuld von uns allen. Ja, hier. So. Kann man aber auch anders interpretieren. Hier will er jetzt sagen, ja, der hat von uns allen die Schuld. Wer sind wir alle? Alle Menschen? Verstehst du, hier steht mit keiner Silbe, er hat die Sünden von allen Menschen getragen, die an den Opfertod von ihm glauben. Mit keiner Silbe. Hier steht, er hat, der Herr lud auf ihn die Schuld von uns allen. Das kann auch beispielsweise sein, dass zum Beispiel jemand gepeinigt wird, weil andere Leute ein Verbrechen getan haben. Aber hier steht nichts von Sünden vergeben. Er wurde misshandelt und niedergedrückt. Aber er tat seinen Mund nicht auf. Doch Jesus hat seinen Mund aufgemacht. Der hat, zuerst hat er zu Gott gebetet und wollte gar nicht gekreuzigt werden. Dann ist er bei Pontius Pilatus gewesen. Dann am Kreuz hat er gerufen, Eli, Eli, lama sabachthani. Wie ein Lamm, das man zum Schlachten führt, wie ein Schaf angesichts seiner Scherer. So tat er auch seinen Mund nicht auf. Doch Jesus hat am Kreuz seinen Mund aufgemacht. Jesus hat mit Laut Bibel, wir glauben sowieso nicht, dass er am Kreuz war. Laut Bibel hat er mit den Leuten, die neben ihm waren, geredet. Mit den Leuten, die am Kreuz hangen. Er hat seinen Mund aufgemacht. Er hat gesagt, du wirst heute noch mit mir im Himmelreich sein. Falsch. Dann hier, dass man zum Schlachten führt. Wurde nicht wie ein Schaf zum Schlachten geführt, laut Bibel. Sondern musste sein Kreuz selber tragen. Trägt ein Schaf sein eigenes Messer, mit dem es geschlachtet wird? Nein, ist falsch. Dann, durch Haft und Gericht wurde er dahingerafft. Falsch, Jesus war nicht in Haft. Wurde nicht durch Haft und Gericht dahingerafft, laut Bibel. Laut Bibel wurde er kurze Zeit, nachdem er verurteilt wurde, er wurde gefangen genommen und sofort hingerichtet, laut Bibel. Das heißt, die Haft hat ihm nichts angenommen. Hier heißt es, jemand war lange Zeit in Haft und wurde durch die Haft dahingerafft. Versteht ihr das? Ja, dann hier weiter. So, doch der Herr fand Gefallen an seinem zerschlagenen Knecht, er rettete den, der sein Leben als Sühnopfer hingab. So, hier wird er von Gott gerettet. Normal, Jesus braucht gar keinen Retter. Das sind jetzt wieder Sachen, die man dahingegen nehmen könnte. Aber ich habe eben gesagt, stimmt, hier gibt es einige Punkte, die darauf zutreffen könnten, die man aber auch anders interpretieren könnte. Was ist der Beweis dafür? Weil die Juden haben